Oh, nichts Besonderes. Ich begrüße in der Dunkelkammer zwei Kollegen von mir. Alf Meyer, Literaturkritiker aus der Gegend von Frankfurt, der heute hauptsächlich für das Kultur-Mag, Crime-Mag arbeitet. Und den Drehbuchautor und Schriftsteller Frank Göhre, der bekannt geworden ist durch seine Biografien und biografischen Arbeiten über Friedrich Glauser und seine eigenen Romane über den Hamburger Kiez. Die berühmte Kiez-Trilogie stammt unter anderem von Ihnen, zwei Kenner der Kriminalliteratur, die sich mit mir zusammen jetzt unter dem Rotlicht und im Entwicklungsbad einen dritten und berühmten Autor vornehmen, nämlich Ed McBain, den Autor der Cop-Novels aus New York, über die die beiden ein wunderbares, lesenswertes E-Book geschrieben haben. Darüber reden wir später weiter. Erstmal meine Frage an euch beide, an vielleicht an Frank Göhre, den Autor, als Nächsten. Was bedeutet euch, was bedeutet dir Ed McBain? Wie hast du den kennengelernt und warum jetzt dieses Buch? Also Ed McBain habe ich vor gut 20, 25 Jahren zum ersten Mal gelesen. Und war begeistert eigentlich über die Thematik und Konstellation seiner Bücher, nämlich dass es eine Revierwache ist, dass da mehrere Kommissare bzw. Detektive arbeiten, dass es also ein Team ist und wie es mir damals erschien, das hat sich heute bestätigt, dass mir das Schreiben von Ed McBain sehr modern vorkam. Also es hatte nicht so was Biederes Deutsches, sondern hatte schnelle Dialoge, witzige Situationen und eine Spannung und auch in der Schnitttechnik sehr viel interessante Experimente. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und ich muss auch sagen, also nicht direkt, aber indirekt hat mich das auch beim eigenen Schreiben sehr stark beeinflusst. Als Stadtgeschichte oder? Als Stil. Also wie er mit Situationen umgeht, wie die Dialogführung ist. Also die kurze, knappe, trockene Dialogführung. Das meine ich. Also das hat mich beeindruckt und sicher auch beeinflusst. Neben vielen anderen Sachen auch noch. Aber es ist einer der Autoren, die, wie gesagt, seit 20, 25 Jahren ganz stark in meiner Geschichte mit verwurzelt sind. Mhm. Und was bedeutet Ed McBain für Sie, Ralf? Also ich habe Ed McBain kennengelernt, da gab es Bücher auch noch im Kaufhaus, in so einer Schublade unten in der Herrenabteilung gab es eine Schublade mit Taschenbüchern und diese Cover waren einfach lebendig und munter, die Sprüche hinten drauf waren immer sensationell gut. Und für mich war das so der Anfang, da gibt es die große Stadt. Also ich bin im Allgäu aufgewachsen und Ed McBain hat ganz sicher etwas mit mir gemacht, dass ich auf die ganze Welt neugierig geworden bin. Und ich habe den gelesen, aber mit 16, 17, 18, 19, 20, da hat man ja 200 verschiedene Interessen. Also er war ein Name, aber wer er wirklich ist, hat sich erst später verfestigt. Und dann hatte ich ihn auch ein bisschen aus dem Auge verloren. Also da gab es Rambo, Elroy später und er aber hat das alles wirklich richtig angefangen und mit dem Frank zusammen mich mit Ed McBain zu beschäftigen. Wir haben ja alle Romane wieder gelesen, alle 55. Das war nicht nur eine Reise zurück, sondern das ist eine Reise durch den ganzen Kriminalroman. Ed McBain wurde 1926 als Salvatore Albert Lombino in New York geboren. Um seine ersten Stories besser vermarkten zu können, nahm er 1952 offiziell den Namen Evan Hunter an. Mit seinem Debütroman »Die Saat der Gewalt« und der Verfilmung wurde er international bekannt. Evan Hunter, Ed McBain, starb am 6. Juli 2005. Die letzten 5 Ed McBain-Polizeirevierromane sind nicht übersetzt. Also von daher war es für uns auch ganz wichtig, zumindest jetzt in unserer Reportage oder Bericht oder wie immer man das nennen will, Erzählung, auf diese Arbeiten auch noch hinzuweisen und die ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Einmal bei dem 87. Revier, um diese ganze Serie auch dann letztlich komplett zu machen, zu sagen, das sind halt die 55 Romane, die er von 1958 an veröffentlicht hat. Und zum anderen eben auch nochmal Seiten zu entdecken. Also er ist, je älter er wurde, desto experimentierfreudiger ist er auch geworden und hat mit sehr vielen Stilen und auch Zitaten gearbeitet. Und das wollten wir eben auch deutlich machen. Was mich erstaunt hat, Ich war darauf gefasst, mehr in die Vergangenheit zu reisen, was es natürlich zum Teil sehr wohl ist. Also New York in den 70ern, in den 80ern, wie das mit den Straßengangs zunimmt, das beschreibt er alles zum Teil auch seiner Zeit voraus. Er hat viele Themen sehr früh besetzt. Aber ich fand es nie langweilig und ich fand es nie abgestanden, ich fand es nie verjährt sozusagen. Das hat mich eigentlich unter dem Strich am allermeisten erstaunt und für McBain eingenommen. Und also ich denke, so von unserer Begeisterung oder Achtung für diesen Mann kommt in dem Buch auch was rüber, wobei wir versucht haben, ihn möglichst selber sprechen zu lassen. Und er hat eine ganz große Lust für Figuren und für Dialoge. Das ist das Buch, also auch unser Buch hat ganz viele Stimmen und wir bieten nur ansatzweise etwas, was er in seinem Kosmos hat. Das Erstaunliche und das Tolle ist wirklich, was du ja auch sagst, er ist in der Thematik, ist also seiner Zeit unglaublich weit voraus. Also er erzählt Geschichten, wo ich gesagt habe, die sind doch erst seit kurzem aktuell. Also es gibt Beispiele. Ein Beispiel ist, dass es einen Roman gibt, der beginnt damit, dass Leute, alte Leute vor Krankenhäusern ausgesetzt worden sind, weil die Familien die Pflegekosten nicht mehr übernehmen können. Und dann gibt es eine Organisation, die diesen Leuten hilft, indem sie in Anführungsstrichen die alten Menschen entsorgen und vor den Krankenhäusern abstellen, die dann gezwungen sind, die Menschen aufzunehmen. Da sitzt praktisch ein anonymer alter Mann im Regen, im Rollstuhl vor einem Krankenhaus und muss aufgenommen werden. Und das hat der in den 90er Jahren geschrieben, das Buch. Und da habe ich mir gedacht, holla, also wie der Umgang mit alten Menschen ist, wird ja erst in unseren Jahren heftiger diskutiert. Wonach sieht es aus, Steve? Nach Ersticken. Meinen Sie, wegen der Petechien? Die sind kein eindeutiger Beweis. Wurde er so gefunden, auf dem Rücken liegend? Das behauptet die Tochter. Es kann sich also nicht um einen Unfall handeln. Ich glaube nicht. Haben Sie irgendwelche Gründe, ihr nicht zu glauben? Nur die Blutflecken. Und die blauen Füße. Oh, wir haben auch blaue Füße, also Verdacht auf Tod durch Erhängen. Die Tochter sagt, er wäre schon längere Zeit herzkrank gewesen. Vielleicht war es ein Herzversagen. Wer weiß. Ja, wer weiß. Mal sehen, was wir sonst noch haben. Es gibt einen Roman über einen Scharfschützen. Dieser Roman ist vor der Kennedy-Ermordung, also bevor in die moderne Welt sozusagen dieser Schrecken getreten ist, hat er das schon durchdekliniert. Und da werden auch die verschiedenen Typen von Scharfschützen oder Menschen, die auf Menschen schießen, werden durchdekliniert. Und die Frage, wie ist das eigentlich mit Kriegsveteranen, wer kümmert sich um die, was haben die für Deformationen, das 1962, da war das in keiner Weise ein gesellschaftliches Thema, überhaupt nicht. Also das, was ich jetzt verstanden habe, ist also ein großer Kosmos sozialer Roman. Thomas Wörtje, der einen Vorwort dazu geschrieben hat, vergleicht ihn mit großen französischen Autoren wie Zola oder Balzac, der Comédie humaine. Ist das auch eure Einsicht, dass das also tatsächlich ein sozusagen über diese lange Zeit hinweg eine Darstellung von New York als Ganzem ist, obwohl New York ja in dem Roman überhaupt nicht erwähnt wird, nicht? Das ist die anonyme Stadt Isola und das Vorbild ist New York und dass es dazu gekommen ist, dass er das nicht New York nennt, hat schlicht und einfach damit zu tun, als er angefangen hat, diese Romane zu schreiben. Seine zweite Freundin ist ein österreichisches Model, wird in der Hochzeitsnacht gefangen genommen und eingekerkert und mit Mühe befreit. In zwei Büchern später stellt er fest, dass sie ihn betrogen hat und er sich von ihr trennt, also einen tiefen Absturz hat. Die dritte ist dann eine farbige Frau, wo er immer in dem Konflikt steht, wie geht man als weißer Mann mit einer farbigen Frau um? Das ist also eigentlich ein Unglückswurm, der durch die Bücher kriecht und natürlich auch teilweise dann verhärtet ist und voller Zorn ist, was ihm widerfahren ist und unzugänglich ist. Aber da lässt sich so ein bisschen so ein Abzeichen auch, sagen wir mal, die Psyche des amerikanischen Mannes. Also dafür steht er so und von daher ist es sehr interessant. Ja, für mich war auch allein wegen der Namensgleichheit immer Meyer auch interessant. Ja. Der ist ruhig und weise und einfach ganz anders, als ich mit 30 oder 25 war. Den fand ich immer sehr nachahmenswert. Und in den späteren Büchern gibt es ja eine sehr zwielichtige Figur eigentlich, also mit zu der man ambivalente Gefühle hat, nämlich Fat Ollie. Ja. Und der wird eigentlich immer toller. Und es gibt auch ein Buch, nicht übersetzt, Fat Ollie's Book. Also er hat da auch einen Polizeiroman geschrieben, der im schon gleich im ersten Kapitel gestohlen wird. Also man und der Dieb, den er zu fassen kriegt, hat das Manuskript nicht mehr, kann sich aber wortwörtlich an das Buch erinnern. Und Fat Ollie zwingt ihn dazu, ihm das wieder zu diktieren. Da seht ihr, was ihr angerichtet habt. Jetzt kann ich den ganzen Mist wieder von vorne tippen. Um diese Tageszeit möchte ich immer schlafen. Das Ermitteln, wenn ich einsteigen darf, finde ich ein sehr gutes Stichwort. Also weil die McBain-Romane per se sind auch Ermittlungsromane. Also nicht umsonst Police Procedurals. Und mit Ed McBain hat dieses Genre den Namen bekommen. Und wir heute, 2015, das Fernsehprogramm ist voll mit Polizeiserien heute. Man kann es sich kaum anders vorstellen. Es gibt ganz wenige Serien, die Gangster als Hauptfiguren haben. Das ist die Polizei heute. Und das war mal in keiner Weise so gewohnt, dass die Polizei im Mittelpunkt stand. Das war der Privatdetektiv, das war der einsame Held und dass es eine Teamarbeit war. Und McBain hat sich auch sehr bemüht, sehr dokumentarisch und up-to-date zu sein in den Ermittlungsmethoden. Hat auch in seine Bücher eingebaut Dokumente, also Protokolle, irgendwelche Beweisnotizen oder wenn das Skizzen vom Tatort manchmal alles möglich. Also es gibt einen dokumentarischen Anteil, der ist nicht zu verachten und der hat auch eine große Achtung bei Polizisten selbst gehabt, der McBain, muss man sagen. Ich habe mich auch mit der Beerdigung von McBain beschäftigt und da gab es eine schöne Trauerfeier mit sehr schönen Grußadressen, unter anderem Stephen King. Und da hat auch ein Polizist gesprochen, der ihn sein Leben lang beraten hat. Der war dann Police Commissioner, nennt man das, also ist nicht Polizeichef, aber stellvertretend Polizeichef. Der war für Öffentlichkeitsarbeit der New Yorker Polizei zuständig und den hat Ed McBain als Desk Sergeant kennengelernt. Also, und der hat ihn über 40 Jahre lang beraten. Der hat die letzten 10, 15 Jahre ein Recherchebüro auch beschäftigt. Also es ist einer der letzten Romane, die nicht übersetzt worden sind, einen auch, also seiner Zeit voraus, Money, Money, Money. Da geht es in einem wichtigen Handlungsstrang um die Finanzierung von Terroristen. Also es gibt ja in der Sekundärliteratur, gerade bei Schriftstellern, die unglaublich, wie man im Englischen sagt, prolific waren, wie Ed McBain, immer diese Companions, also die zusammenfassen, was die Schriftsteller geschrieben haben, die dem Leser, dem Fan Orientierung geben. Versteht ihr euer Buch auch so als so ein Companion oder habt ihr dann noch was anderes gemacht? Nein, also wir verstehen das zum Teil schon so. Der Ansatz war eigentlich, dass Leute wieder neugierig werden sollten, Ed McBain zu lesen. Das war zumindest mein großer Wunsch, dass ich gesagt habe, das zu machen und mit Alf zusammen zu machen, damit wir Leute wieder Ed McBain vorstellen und zeigen, wie ein interessanter und spannender Autor er ist. Wir haben dann versucht, die einzelnen Jahrzehnte bzw. die einzelnen Bücher in Kurzform vorzustellen. Also es ist gleichzeitig jetzt eine Art Inhaltsangabe durch die gesamten 55 Bücher, mal kurz, mal länger. Und die Zeitabschnitte, und das war uns auch wichtig, dass wir nochmal gesagt haben, wir setzen einfach auch Zeitabschnitte 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Was ist eigentlich der politisch-gesellschaftliche Background dieser Bücher? Dass man also eine Vorstellung kriegt, also wie hat sich beispielsweise Harlem verwandelt? Was ist an Spekulationen davor gegangen? Weil sich das dann wieder auch in den Büchern widerspiegelt. Und von daher ist es schon ein Buch, was man als Lesebuch, als Reise durch die gesamten Bücher lesen kann, aber auch gleichzeitig ist natürlich eine Reise